And then we have time. We will go maybe one or even two people can give their testimony. Or we postpone everything till Sunday. Amen. Yeah. We continue to do things how the Holy Spirit directs us. Yeah. They are not under law, but under grace. Yeah. He's the one in charge. Yeah. Amen. Yeah. We are not after what man called ordinary order. We are after him. Yeah. Amen. Yeah. If not, I will not even be here. I always learn to see him. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Today we will go into Christ's love for us. In der heutigen Botschaft geht es um die Liebe von Christus für uns. Aujourd'hui, on va parler sur l'amour de Jésus-Christ pour nous. Amen. His love is for us. Seine Liebe ist für uns. Son amour est pour nous. It might not sound like love. Vielleicht hört es sich auf dem ersten Blick nicht wie Liebe an. Peut-être ça semble pas comme l'amour. Because it is different from the love of this world. Weil sie anders ist als die Liebe dieser Welt. Parce que c'est différent à l'amour de ce monde. Because it will not sound like the love of this world. Denn die Liebe von Christus wird sich nicht wie die Liebe dieser Welt anhören. Parce que l'amour de Jésus-Christ ça ne s'attend pas comme l'amour de ce monde. Because no man here on earth will call it love. Denn kein Mensch auf dieser Welt würde die Liebe von Christus Liebe bezeichnen. Parce que personne dans cette terre va voir l'amour de Jésus-Christ comme l'amour. Christ's love for us sometimes might be so bitter. Die Liebe von Christus für uns mag vielleicht sehr bitter erscheinen. Et parfois l'amour de Jésus-Christ est vraiment dur pour nous. Amen. It might be so hard. Und sie mag sehr hart erscheinen. Peut-être c'est dur pour nous. It might be so impossible to believe. Sie mag unglaublich zu, also unglaubwürdig zu scheinen. Et parfois c'est même difficile à le croire. But it is his love, his own kind of love. Aber es ist seine Liebe, die Liebe von Christus. Mais c'est son amour, c'est l'amour de Jésus Christ. It's that same love, he loved us and he came here to die for us. Und es ist dieselbe Liebe, mit der er hierher gekommen ist und für uns gestorben ist. C'est le même amour que Jésus-Christ est venu pour nous ici, pour nous montrer ça ici sur terre. The love that no man can understand today. Die Liebe, die kein Mensch heute verstehen kann. Et c'est l'amour que aucune personne peut le comprendre. They cannot understand God coming here to become a man. Denn sie können nicht verstehen, dass ein Gott herkommen kann auf dieser Erde, hier leben kann und hier sterben kann für diese Menschheit. Et le monde ne peut pas comprendre qu'un Dieu vient ici sur terre pour mourir pour l'homme et pour que nous soyons vivants. You cannot understand how the Almighty God can, you know, humble himself so low and come here and, you know, and become a baby and become, you know, he became sin. He received our punishment. In spite of who we are to him. Sie können nicht cannot understand it. Sie können nicht verstehen, wie ein ganzer Gott hier auf diese Erde kommen kann, zu einem Baby werden kann, sich auf so eine Art und Weise demütigt, dass er diese menschliche Gestalt annimmt und die ganzen Sünden auf sich trägt und für diese Menschheit, die ihn verstößt, sogar stirbt. Et le monde ne peut pas comprendre comment Dieu peut s'humilier vraiment dans une manière comme il devient même un péché, il est devenu un bébé pour nous, pour que nous on soit sauvés. They cannot understand how, you know, how they, you know, they hate us so much because of the truth. But we still tell them the truth. Mm. They cannot understand such love. Mm. Und die Menschen hassen die wahrhaftigen Kinder Gottes aufgrund ihrer Radikalität und aufgrund dessen, woran sie glauben. Aber die Kinder Gottes geben diesen Menschen trotzdem die Liebe und kommen ihnen trotzdem mit Liebe entgegen. Und das können die Menschen nicht verstehen. Ja, oui, le monde déteste les enfants de Dieu à cause de la radicalité que les enfants de Dieu ont. Mais malgré tout ça, malgré la persécution, les enfants de Dieu donnent toujours la vérité au monde. Christ's correction is his own kind of love to us. Die Belehrung von Christus ist seine Art, seine Liebe uns zu erweisen. For us. Für uns, für seine Kinder. Et la correction de Jésus-Christ est une manière de montrer l'amour à les enfants de Dieu. Amen. Amen. This correction can be so hard sometimes. Und seine Belehrung kann manchmal sehr hart sein. Et sa correction peut être vraiment dure parfois. It might be so painful. Und vielleicht sehr schmerzhaft. Et c'est même douloureux. It doesn't sound like love, but it's love. Und sie klingt nicht so wie die Liebe dieser Welt, aber es ist tatsächlich Liebe. Ça tombe pas comme l'amour, mais c'est vraiment l'amour de Dieu. It takes the power of the Holy Spirit to believe that this is love. Und es erfordert die Kraft des Heiligen Geistes zu glauben, dass das wirklich Liebe ist. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour croire que c'est l'amour. Our message here is always the love letters to us. Die Botschaften, die wir hier erhalten, sind seine Liebesbotschaften an uns. Et oui, les messages que nous avons ici sont vraiment des lettres d'amour de Jésus-Christ à nous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. This message for us here, to us here, that He always revealed to us, His hidden wisdom, they are His love letters to us. Die Botschaft, die wir hier hören und die der Herr uns jedes Mal offenbart, die versteckte Weisheit, die sich hinter dieser Offenbarung verbirgt, das ist seine Liebesbotschaft an uns. Mm. Et les messages qu'on écoute ici chaque dimanche et mercredi, qui sont aussi, oui, des révélations et de la sagesse de Dieu, sont une lettre d'amour de Dieu à nous. It might not sound like a love letter. What man we call love letter? Mm. Or what religion we call love letter? Und vielleicht klingt es nicht so wie das, was die Welt als Liebesbotschaft bezeichnen würde oder das, was der Mensch als Liebesbotschaft bezeichnen würde. Et peut-être ça ne semble pas comme la lettre d'amour pour l'homme, mais c'est pas basé sur la définition de l'homme, mais sur celle de Dieu. Let's go to Romans 15, please. Wir lesen Römer 15. On va lire Romains 14. Römer 15. On va lire Romains 15. Praise the Lord. Amen. Romans 15, verse 4. Romains 15, verse 4. Romains 15, verset 4. Praise the Lord. Alleluia. For whatsoever things we have written, aforetime we have written for our learning. His written words, they are for our learning. Sein geschriebenes Wort dient zu unserer Belehrung. Mm. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. His written words that we are preaching here, that we preach here always. Sein geschriebenes Wort. It is for our learning. Sein geschriebenes Wort, das wir hier stets predigen, dient zu unserer Belehrung. Donc la parole de Dieu, c'est pour notre instruction, pour notre correction. Amen. For whatsoever things we have written, aforetime we have written for our learning, that we through patience and comfort of the scripture might have hope. Praise the Lord. Hallelujah. And have hope and never give up on Christ. Und es geht darum, Hoffnung zu haben und Christus niemals aufzugeben. Donc, il s'agit d'avoir l'espérance à Dieu de ne pas abandonner Jésus-Christ. It's not hope of not giving up on things, but not giving up on Christ. Es geht nicht darum zu hoffen, nicht Sachen verlassen zu können, sondern es geht darum zu hoffen, dass man Christus nicht verlässt. Il s'agit pas de l'espérance de ne pas quitter des choses mondaines, mais il s'agit de l'espérance de ne pas quitter Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, as He speaks to us through His message, He should help us to know how much He cares for us. Die Art und Weise, wie der Herr durch die Botschaften zu uns spricht, sollte uns einen Hinweis geben, wie sehr er sich um uns bekümmert. Et la façon comment Jésus-Christ nous parle à travers les messages, ça nous montre comment il s'occupe de nous. Amen. Et comment il est là pour nous. Praise the Lord. Amen. It should help us to know how much He loves us. Es sollte uns helfen, zu verstehen, wie sehr der Herr uns liebt. Ça doit nous aider à comprendre comment Dieu nous aime. His message might be hard, bitter, tough, painful, but it is His love. Und seine Botschaft mag vielleicht sehr hart und schmerzhaft erscheinen, aber es ist seine Art von Liebe. Et oui, son message peut être dur, difficile et même douloureux, mais c'est son amour envers nous. We should rejoice always that a big God, the only true God, have us in his heart. Wir sollten uns freuen, dass der einzig wahrhaftige Gott uns in seinem Herzen trägt. Et on doit vraiment être joyeux, on doit être content que le seul vrai Dieu nous a dans son corps. For him to correct us, it means he have us in heart. Die Tatsache, dass er uns belehrt, beweist, dass er uns in seinem Herzen trägt. Et le fait qu'il nous corrige, ça montre qu'il nous porte dans son corps. Don't be ashamed of his correction. Deshalb schäme dich nicht um seiner Belehrung. C'est ça n'est pas honte de sa correction. And don't question how he corrects you. Und stelle auch nicht die Art der Belehrung in Frage. Et ne mets pas sa façon de te corriger en question. Praise the Lord. Alleluia. You know, we always love to question. We question how people correct us because we see people are not Christ. Oftmals stellen wir die Art der Belehrung in Frage, die wir entgegenbekommen, weil wir den Menschen sehen und nicht Christus hinter dieser Belehrung. Et souvent on doute la façon comment une personne nous a corrigé parce qu'on ne voit pas Jésus-Christ dans cette correction, mais on voit toujours l'homme dans cette correction. In this ministry, if we are correcting one another, it's not a man that is correcting you, it's Christ. Wenn wir uns in dieser Gemeinde gegenseitig belehren, dann ist es nicht der Mensch, der dich belehrt, sondern es ist Christus, der dich durch deine Geschwister belehrt. Donc ici dans cette église, si on se corrige l'un et l'autre, ce n'est pas l'homme qui corrige, mais c'est toujours Jésus-Christ qui corrige à travers de nous. Let us go to Proverbs 3. We should never forget this. Go to Proverbs 3, please. Wir lesen Sprüche 3. Don't forget here, please. Und vergisse bitte diese Stelle nicht. On va lire maintenant Proverbe 3 et on ne doit jamais oublier ce qu'on a écrit ici dans Proverbe 3. Verse 11 and verse 12. Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Proverbe 3, Verset 11 à 12. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Love is correction. Liebe seine Belehrung. Aime sa correction. Amen. Let his correction, you know, correcting one another. Let it help you to know how Christ loves you so much. Lass seine Belehrung dir helfen, dir zu zeigen, wie sehr der Herr dich liebt. Und lass diese Belehrung auch zu. Tu dois vraiment permettre à l'Éternel de t'aimer et puis d'accepter même sa correction, parce que c'est son amour envers toi. Je peux corriger. Et puis Dieu doit te corriger parce que c'est son amour envers toi. Ouais. Amen. And once you know when the correction comes, learn to accept it. And don't look for excuse to remain there in the old. Und sobald die Belehrung kommt, dann nimm die Belehrung bitte an und versuche nicht einen Weg zu finden, den alten Menschen beizubehalten in dir oder die alten Verhaltensweisen beizubehalten, sondern nimm die Belehrung an. Et dès que la correction arrive, tu dois accepter la correction et pas chercher des raisons pour toujours rester dans l'ancien. He said, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected, even as a father the son in whom he delighted. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And if we read from verse 13, you will see that what we call the correction of the Lord. Und wenn wir ab Vers 13 weiterlesen, dann werden wir sehen, was der Herr seine Art von Belehrung nennt. Oder wie der Herr seine Art von Belehrung nennt. Et si on lit à partir de verset 13, on peut voir, la signification de la correction pour Dieu. Verse 13, please. Vers 13. Verset 13. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. He's talking about correction. The Lord correcting us. Amen. He is imputing, he is, you know, just ejecting wisdom and understanding into you. Und in Vers 13 geht es um die Belehrung, denn in der Belehrung befindet sich die Weisheit und die Einsicht, die der Herr durch die Belehrung in dich hineinschreibt, in dich hineinspricht. Dans verset 13, on a écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Donc, ça montre que c'est Dieu qui met sa sagesse en toi. Amen. In verse 14, we help you to know how great his correction is. He said, « For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. » Praise the Lord. He says, correction is bigger, is greater than somebody giving you everything here on earth. Und Vers 14 lässt uns erkennen, wie wertvoll die Belehrung ist. Und es zeigt uns, dass es kostbarer ist als alles, was der Mensch dir hier auf der Welt geben kann. Et tout ce que Jésus-Christ peut te donner, c'est plus grand que ce que le monde peut te donner. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, if you poke the bag of money on one side, and then put, you know, the Lord's correction on the other side, no one will accept the Lord's correction. Everybody will run to that bag of money. But here he's telling us that his correction, his correcting us, is greater than everything. Wenn du einen Beutel voll Geld auf der einen Hand tragen würdest und auf der anderen Hand die Belehrung von Jesus Christus, würde jeder nach diesem Beutel voller Geld greifen. Niemand würde die Belehrung von Jesus Christus, nach der Belehrung von Jesus Christus greifen. Aber Vers 14 lässt uns erkennen, dass die Belehrung von Christus viel wertvoller ist als dieses Beutel von Geld. Si par exemple tu mets un sac avec de l'argent à gauche et un sac avec la sagesse, la correction, l'intelligence de Dieu à droite, tu vas toujours voir comment l'homme va toujours choisir le sac avec qui est rempli d'argent. Mais on doit savoir que la sagesse, la correction, l'intelligence de Dieu est plus grand que celle de plus que tout. Oui. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His correction is greater than all whatever mark of victory. Seine Belehrung ist größer als alles, was der Mensch Erfolg oder Sieg nennt. Et sa correction est plus grande que ce que le monde appelle la victoire ou bien tout. Because he corrects us with himself. Denn belehrt uns mit sich selbst. Parce qu'il nous corrige avec lui-même. No one is no one or nothing is greater than Christ. Amen. Und nichts und niemand ist größer als Christus. Et personne et rien est plus grand que Dieu. Value his correction. Schätze seine Belehrung wert. Apprécie sa correction. Because that correction is Christ himself. Denn diese Belehrung ist Christus selbst. Parce que cette correction est Jésus-Christ lui-même. You know, the flesh hates it so much. Und wir wissen, dass das Fleisch die Belehrung sehr hasst. Et on sait que, oui, la chair déteste la correction vraiment beaucoup. Amen. Amen. He corrects us with the truth. And he is the truth. John 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life. He corrects us with the truth, and he himself is the truth. Belehrt uns mit der Wahrheit, und selbst ist die Wahrheit. Und das lesen wir in Johannes 14:6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Et Jésus-Christ, il nous corrige avec la vérité, mais lui-même, il est la vérité, comme il a dit dans Jean 14, verset 6. Verse 15 says, she is more precious than rubies. Verset 15 de Proverbe 3. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Amen. And all the things thou canst desire are not to be compared unto her. The correction of the Lord. Amen. Die Belehrung von Christus ist kostbarer als Perlen, und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Donc la correction de Jésus-Christ a plus de valeur que tous les objets des prix. Verse 16 says, length of days is in her right hand. It's talking about the correction. And in her left hand, riches and honor. Praise the Lord. Hallelujah. You are going to another direction. He wants to bring you back to himself. Wenn du in die falsche Richtung gehst, dann möchte der Herr dich wieder in die richtige Richtung bringen, und zwar in seine eigene Richtung, also zu ihm selbst. Et si tu pars à une autre direction qui ne vient pas de Jésus-Christ, il veut toujours te ramener à la bonne au chemin, au bon chemin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. À la bonne route. Amen. Amen. You know, though the correction is hard, bitter, tough, painful. He said her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Und auch wenn die Belehrung sehr hart, sehr bitter und sehr schmerzhaft erscheint, lesen wir in Vers 17, dass der Weg der Belehrung liebliche Wege sind und ihre Pfade Frieden bringen. Et même si oui, bien que la correction soit difficile, dure et douloureuse, dans verset 17, on a écrit « Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. » Do you see verse 18, what is here? Vers 18, verset 18. It says, correction is a tree of life to them that lay hold upon her, upon it, upon her, upon he. Amen. And happy is every one that retaineth her. Praise the Lord. Vers 18 lässt uns erkennen, dass seine Belehrung ein Baum des Lebens ist zu denen, die sie ergreifen, die diese Belehrung wirklich annehmen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Et dans verset 18, on a écrit que la correction de Dieu est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Verse 19, please. 19. The Lord by wisdom hath founded the earth. By understanding hath he established the heavens. Praise the Lord. Hallelujah. And all these are Christ. Wisdom, understanding. All these, they are Christ. Weisheit und Einsicht, das ist alles Christus. Donc, la sagesse et la connaissance, l'intelligence, tout ça, ça vient du Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. He corrects us with his wisdom. Er belehrt uns mit seiner Weisheit. Il nous corrige avec sa propre sagesse. He corrects us with his understanding. Er belehrt uns mit seiner Einsicht. Et même avec sa propre connaissance. So that we will be exact, you know, we will not be different from him. So dass wir nicht. He does not want us to be different from him. That is why he said, as he is, so are we right now. Und er belehrt uns mit seiner Weisheit und mit seiner Einsicht, damit wir nicht anders sind als er. Denn er sagt, so wie er ist, so sind wir auch hier auf Erden. Et c'est ça pourquoi il nous corrige avec sa sagesse pour qu'on soit comme lui. Il ne veut pas qu'on soit différent de lui. C'est ça pourquoi il nous dit aussi que tel il est, tel nous sommes maintenant ici sur terre. Verse 20. By his knowledge. Verset 20. By his knowledge, the depths are broken up and the clouds drop down the dew. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Learn to take to correction. Lerne seine Belehrung anzunehmen. Apprenez d'accepter sa, ou bien, oui, d'accepter sa correction. This not to destroy you. Und es geht nicht darum, dass die Belehrung dich zerstört. La correction est pas là pour te détruire. It's not because anyone hates you. Und die Belehrung ist auch nicht dafür da, weil dich irgendjemand hasst. Et la correction n'est pas là parce que quelqu'un te déteste. Praise the Lord. Amen. Verse 21 says, my son, let not them depart from your eyes. 21. Amen. Keep sound wisdom and discretion. Discretion. Thank you. Verse 22. So shall they be life unto your soul and grace to your neck. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Obey the truth is how we clean our soul. Mm-hmm. Wenn wir der Wahrheit gehorchen, ist das die Art und Weise, wie wir unsere Seele reinigen. Et si on obéit à la vérité, c'est comme ça comment on purifie notre âme. That's 1 Peter 1. Amen. Obeying Christ, obeying the correction, is how your soul is clean. Christus zu gehorchen und seiner Belehrung zu gehorchen, ist die Art und Weise, wie deine Seele gereinigt wird. Obéir au Christ, obéir à la vérité, c'est comme ça comment tu purifies ton âme. Verse 23, then shall thou walk 23. And in your way safely, and your foe shall not stumble. When thou lick down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and your sleep shall be sweet. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No worries at all. Dein Schlaf wird süß sein, weil du dich nicht you um irgendwas sorgst. Sleep to be sweet. Und er möchte, dass dein Schlaf süß ist und dass du dich nicht um irgendwas sorgst. Verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Donc Jésus-Christ veut que tu dormes sans des soucis. It means somebody ask you, how was the night? Just say sweet, because Christ is sweet. Amen. Und das bedeutet auch, dass wenn irgendjemand dich fragt, wie deine Nacht war, wie du geschlafen hast, dann antworte einfach süß, weil Christus süß ist. Et c'est ça pourquoi si quelqu'un te demande comment tu as dormi, tu peux dire ah oui, c'était mon sommeil a été doux. Amen. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be your confidence. Amen. And shall keep your food from being taken. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You really believe him. Amen. Est-ce que tu crois vraiment l'Éternel? Amen. Praise the Lord. Alleluia. If you believe him, then love what he loves and hate what he calls hate. Wenn du dem Herrn wahrhaftig glaubst, dann liebe das, was liebt, und hasse das, was hasst. Et si tu aimes Dieu vraiment réellement, là tu dois aimer ce qu'il aime et puis détester ce qu'il déteste. Again, the correction of the Lord to us is our wisdom, understanding and knowledge. If we accept it, believe it and act on it. Die Belehrung von Christus, die uns zuweist, ist seine Weisheit, seine Erkenntnis und seine Einsicht für uns, wenn wir diese Belehrung auch annehmen und gewillt sind, sie anzunehmen. Et la correction de Dieu, c'est oui, la correction de Dieu est sa propre sagesse, son intelligence, sa connaissance, si nous sommes prêts d'accepter sa correction. Amen. You must believe it. You must act on it. Then it becomes your wisdom, your understanding, your knowledge. Du musst become a pathway for you. Du musst become your protection. Praise the Lord. Halleluja. Du musst diese Belehrung annehmen und auch nach ihr handeln. Erst dann wird sie dir diese Weisheit, Erkenntnis und diese Einsicht von Christus auch geben können und die Tür dafür öffnen können. Et tu dois accepter la correction et même agir selon la correction. Et c'est comme ça comment tu vas avoir sa propre sagesse, tu vas avoir même l'intelligence et la connaissance de Dieu. Let us learn never to be offended because of his correction. Lasst uns lernen, niemals Anstoß zu nehmen an der Belehrung von Christus. On doit apprendre de jamais être offensé à cause de la correction de Jésus-Christ. Always remember that he corrects those he loves. Erinnere dich immer daran, dass die belehrt und die züchtigt, die liebt. Et on doit se rappeler toujours, oui, du fait qu'il corrige seulement les gens qu'il aime. You know, the Pharisees, they were always looking for signs. Amen. Die Pharisäer haben beispielsweise immer nach einem Zeichen verlangt. Les Pharisiens, par exemple, ils cherchaient toujours des signes. The Lord correcting us is a sign of his love for us. Die Belehrung von Christus ist unser Zeichen seiner Liebe für uns. Mais la correction de Jésus-Christ, c'est son signe envers nous, pour nous. Correcting us through the message. Dass uns durch seine Botschaft belehrt. Qui nous corrige à travers son message. Correcting us through one another. Dass uns belehrt durch unsere Geschwister. Qui nous corrige à travers nos frères et sœurs. I know you know Hebrew 12 very well. Ich weiß, dass let me say, you have read this several times. Ich weiß, dass euch allen Hebräer 12 geläufig ist und dass ihr die Stelle bereits schon des Öfteren gelesen habt. Je sais que vous avez lu à Hebreu 12 plusieurs fois. Amen. Amen. He said, you know, if you go there and read it, he said, if he is not correcting you, it means you are not his son to him. You are a bastard. A bastard is somebody without a father. Und wir lesen dort, dass wenn du nicht zulässt, dass der Herr dich belehrt und die Belehrung von Christus nicht annimmst, dann bist du ein uneheliches Kind und gehörst nicht zu Jesus Christus. Et si, oui, yes, Dieu ne te corrige pas, ça signifie que tu n'es pas son fils, ça signifie que tu es un bâtard, tu n'es pas un enfant qui a un fils, un père. He teaches us through his message. Und belehrt uns durch seine Botschaft. Et il nous corrige à travers son message. It is like a school. Und es ist wie in einer Schule. Et c'est comme à l'école. Amen. We have been trained by the truth. Wir werden unterrichtet durch die Wahrheit. Nous sommes enseignés à travers la vérité. Because everything has been lies all over our life. Everything has been lies. Denn and now the truth has come. Amen. And it's training us with the truth. It's painful to the flesh, but it is our salvation. Denn alles, was wir zuvor kannten in unserem Leben, war nichts als eine Lüge und wir haben nur die Lüge gekannt, aber jetzt werden wir mit der Wahrheit unterrichtet und mit der Wahrheit belehrt und das mag sehr schmerzhaft erscheinen für das Fleisch, aber es dient zu unserem Besten. Oui, parce que notre vie ancienne a été remplie de mensonges différents, donc on connaissait pas la vérité et c'est ça pourquoi la vérité, la lumière est vraiment douloureuse pour la chair. Praise the Lord. Amen. The message we preach here, that the Lord give us to preach, that we always preach here, is always for all of us. Mm-hmm. To clean us in one way or the other. Mm-hmm. Die Botschaft, die wir hier in dieser Gemeinde hören und die der Herr uns hier offenbart, ist eine Botschaft, die für uns alle gilt und die an uns alle gerichtet ist, um uns auf die ein oder andere Weise zu reinigen in unserem Inneren. Et le message qu'on écoute ici, c'est pour nous tous, pour qu'on soit capable à purifier, pour que nos âmes soient purifiées. Wir lesen 2. Timotheus. Purifié, pour que nos âmes soient purifiées. On va lire 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 16 et 17. 2 Timothée 3, verset 16 et 17. 2 Timothée 3, verset 16. Talking about the message of Christ. Da geht es um die Botschaft von Christus. Là, il s'agit du message du Christ. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Our scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Praise the Lord. Alleluia. Verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. He wants us to be perfect like him, because he is perfect. Amen. Und Vers 16 und 17 zeigt uns, dass der Herr möchte, dass wir perfekt sind, so wie er perfekt ist. Et versets 16 et 17 nous montrent que Dieu veut qu'on soit accompli et parfait comme il est. Praise the Lord. Amen. The message purifies us. If we listen and be the doer. Und die Botschaft, die weist uns zurecht, wenn wir gewillt sind, ihr zuzuhören und ihr auch nach ihr zu handeln. Et le message nous purifie si nous sommes prêts à obéir au message. The message might be what you are going through, or what is coming to you later. Amen. Mm-hmm. You know, he speaks to us a lot. He talked about the past. He talked about right now. He talks about the future. Mm-hmm. Und die Botschaft mag eventuell was beinhalten, was dich jetzt in der Gegenwart gerade beschäftigt oder was dich in Zukunft noch erwarten wird, weil die Botschaft sehr viel spricht über die Gegenwart und über die Vergangenheit und über die Zukunft. Et oui, le message dans les messages du Christ, le message du Christ peut s'agir de ton passé, de ton présent, mais aussi de ton avenir pour te préparer à des choses qui vont venir. Praise the Lord. Amen. You know, he told his, you know, Jesus said to Peter, he said, Satan, you know, just gave him just a message. He said, Satan is trying to destroy you, but I've prayed for you. Und Jesus hat Petrus damals auch eine Botschaft mitgeteilt. It's not now, but later. Und ihm gesagt, dass der Teufel ihn versuchen wird oder hinter ihm her sein wird, aber dass er für ihn gebetet hat. Und das war eine Sache, die noch gekommen wäre in der Zukunft und nicht etwas, was jetzt gerade gegenwärtig ist. Et même Jésus-Christ a dit à Pierre que je vois que le diable est là, il veut te détruire, mais j'ai prié pour toi. Donc Jésus-Christ a vu quelque chose qui était dans l'avenir, c'est ça pourquoi il a déjà prié et puis il a averti Pierre bien avant. You know, it is your fault and not Satan's fault that he come to you to tempt you or make you not to like any message or want to listen to any message. Mm-hmm. It's not Satan's fault. Mm-hmm. It is your fault. That's what the Lord said. Und der Herr hat mir offenbart, dass wenn du Schwierigkeiten damit hast, die Botschaft anzunehmen oder die Belehrung anzunehmen und der Teufel leichtes Spiel bei dir hat, dir irgendwelche Floskeln oder irgendwelche Flöhe ins Ohr zu setzen, dass es nicht die Schuld vom Teufel ist, sondern deine Schuld, weil du es zulässt. Mm-hmm. Et tu dois savoir que ce n'est pas le faute du diable, la faute du diable que que tu n'aimes pas le message, tu es provoqué mais offensé à cause du message, mais c'est à cause de toi. Donc ce n'est pas le diable qui te pousse à être tenté à cause du message. Praise the Lord. Amen. You know, Christ and Satan knows what you love so much. Mm-hmm. Denn sowohl Christus als auch der Satan wissen, was du so sehr liebst. Parce que même Jésus-Christ et même le diable, ils peuvent savoir ce que tu aimes vraiment beaucoup. Both of them know. They know what you cannot let go. Beide wissen, was du nicht loslassen kannst. Et tous les deux savent ou bien connaissent les choses que tu ne peux pas laisser derrière toi. They know what you love. Und denen ist bewusst, was du liebst. Et puis ils connaissent aussi, ils savent aussi ce que tu aimes. Like the Lord knows how Abraham loved Isaac. Genauso wie dem Herrn bewusst war, wie sehr Abraham seinen Sohn Isaac geliebt hat. La même façon comment Dieu savait comment Abraham aimait son fils 22. Isaac. Amen. And the Lord tempted him. Und der Herr hat Abraham dennoch geprüft. Und wir lesen 1. Mose 22. Don't try. Tempt. Yes, tempt. The Lord tempt. I thought he never tempt. Yeah. But he tempt. We go to another place after that. Dans Genèse 22. Genèse. Did I say Exodus? Mm-mm. Genesis. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Dans Genèse 22, on peut voir comment Dieu a tenté Abraham. Et moi, avant, j'ai pensé que Dieu, ne tente pas des gens, mais c'est pas comme ça. Verse 1, he said, and it came to pass after this thing that God did tempt Abraham. Genèse 22, verset 1. Amen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Praise the Lord. Hallelujah. And said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Verse 2. And he said, take now your son, thy only son, Isaac, whom thou lovest. The Lord know what you love so much. I mean, you know, Satan also know what you love so much. That for you to let it go, it takes something else. Der Herr weiß ganz genau, was du so sehr liebst. Und der Satan weiß ebenfalls ganz genau, was du so sehr liebst. Und zwar so sehr, dass, um die Sache loszulassen, es sogar eine andere Kraft erfordert. Et Dieu, il sait ce que tu aimes, il connaît la chose que tu aimes vraiment beaucoup, même le diable le connaît aussi. Il sait que la chose que tu aimes beaucoup, pour les laisser derrière toi, tu as besoin d'une autre puissance, Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, Satan and the Holy Spirit walk through our desire. Und sowohl der Teufel als auch der Heilige Geist, beide arbeiten durch unsere Wünsche. Et oui, Dieu et même le diable, tous les deux travaillent à travers nos désirs. If your desire is flesh, it will always open the door for Satan to come in. wenn du and you can see that it is not Satan's fault that he's in. Because it's about you. If your desire is flesh, Satan, you open the door for Satan to come in and do his job. Wenn deine Wünsche fleischlich gesinnt sind und du fleischliche Wünsche hast, dann wird der Teufel dir auch fleischliche Wünsche bringen. Und das ist auch gar nicht verwerflich und da braucht man auch gar nicht den Finger auf den Teufel zu zeigen, weil du durch deine fleischlichen Wünsche ihm die Tür praktisch geöffnet hast. Et si tes désirs sont charnels, c'est là où tu ouvres la porte pour le diable. Donc ça montre que ce n'est pas le diable qui a la faute, mais c'est toi, parce que toi, tu es la personne qui a des désirs charnels. C'est ça pourquoi elle est même capable d'entrer dans ta vie. Amen. You know, God never blamed destruction on Satan. Der Herr hat die Zerstörung niemals dem Satan zugewiesen. Et Dieu a jamais donné la faute au diable pour la destruction. Amen. Il blâme ton jour. Und er weist sie dir zu. Mais il te donne la faute. Is somebody getting it? He said, my people perish for lack of knowledge. Amen. There's nothing Satan here. If you go, let's go to Galatians 6, please. Wir lesen Galater 6. Et Dieu a dit, mon peuple périt pour à cause du manque de connaissances. Et on va lire maintenant Galates 6. 7 and 8, please. Vers 8. Galates 6, verset 7 à 8. Galatians 6, 7 and 8. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. So be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. He's not blaming Satan on anything. Amen. He says, you are the one that sows seed. And you are the one going to reap. Und Satan ist nicht der Schuldige in deinem Leben, sondern du selbst. Denn du bist derjenige, der den Samen sät. Und du bist derjenige, der es auch ernten wird, was du gesät hast. Et la Bible nous montre que c'est pas le diable qui a la faute, parce que verset 7 nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 8, it says, for he that soweth to the flesh shall the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit which shall of the spirit reap life everlasting. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Don't blame Satan for anything. Du kannst dem Satan nicht die Schuld für irgendwas geben. Tu ne peux pas donner la faute au diable. Amen. In the Bible studies, you learn how to deal with Satan in temptation. If he come in and tempt you, but it is better for you not to open the door for him at all. In den Bible Studies lernt ihr, wie ihr dem Teufel standhalten könnt, wenn er euch versucht. Aber es ist viel besser, diese Versuchung vorzubeugen und überhaupt gar nicht zuzulassen, dass es überhaupt zur Versuchung kommt. Et dans les études bibliques, vous apprenez comment oui réagir si le diable vient avec des tentations différentes. Mais vaut mieux même d'éviter d'ouvrir la porte pour le diable. We all know what man called dream. Wir alle wissen das, was der Mensch als Traum bezeichnet. Et on connaît ce que l'homme, on sait ce que l'homme appelle un rêve. I'm not talking about dream when you sleep. Your dream, what you want to become. Und ich spreche nicht von den Träumen, die ihr träumt, wenn ihr schläft, sondern ich spreche von Lebensträumen, von Wünschen. What you want to become, das, was du gerne werden möchtest, deine Zukunftsträume. Et je ne parle pas des rêves quand vous dormez puis vous voyez des choses. Non, mais je parle de des désirs, des rêves que l'homme a. Par exemple, tu veux devenir tu vas avoir une certaine position. It is a great problem for God's children today. Very big problem. Und das bereitet Kindern Gottes heutzutage ein sehr großes Problem. Et c'est un grand problème pour des enfants de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't pursue our dreams. What man called dream? We pursue Christ. Denn wir jagen nicht unseren Lebensträumen nach, das was der Mensch Lebensträume nennt, sondern wir jagen Christus nach. On ne poursuit pas nos rêves ou bien ce que l'homme appelle un rêve, mais on poursuit Jésus-Christ. Remember Matthew 6. It says, seek first the kingdom of heaven, and all your dreams will be added unto it. It did not say seek your dream. Erinnert euch an Matthäus 6, wo steht, dass ihr erst nach dem Königreich Gottes trachten sollt und alles andere, inklusive eurer Lebensträume, wird hinzugefügt werden. Da steht nicht, dass man zuerst nach den Lebensträumen trachten soll. Rappelez-vous à Matthieu 6, où Jésus-Christ dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose vous va être ajoutée, ou vous sera donnée. Et oui. Amen. You know, pursuing your dreams, we always open the door for Satan to come in and tempt you. Deinen Lebensträumen hinterher zu jagen, wird immer wieder die Tür für den Teufel öffnen, für Versuchungen in deinem Leben. Et le fait que tu poursuis toujours tes rêves, ça va être toujours une porte pour que le diable puisse tenter. Amen. You know, you might say you are not pursuing it, but how you want to pass, how you want to have the victory. You know, we should be well. Amen. Are we so hungry? Amen. Und vielleicht würdest du von dir selbst aus nicht sagen, dass du nach diesen Lebensträumen hinterherjagst, aber allein schon die Art und Weise, wie sehr du bestehen möchtest, wie sehr du es schaffen möchtest, wie sehr du diesen Diplom in deiner Hand halten möchtest, wie sehr du diese Dinge möchtest und wie sehr du dafür arbeitest. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein, wie wir mit diesen ganzen Sachen umgehen, denn das offenbart unser wahres Herz. Et peut-être toi-même tu dis que bon, je n'ai pas vraiment le désir, que je ne poursuis pas la victoire, que je ne veux pas passer, ce n'est pas ma concentration. Mais la façon comment tu fais tout pour passer, bien pour avoir cette victoire, ça montre tout. Et c'est ça pourquoi tu dois faire attention. And the Lord can even tempt you also. Amen. His temptation is not to destroy you, but to know if he even has still a place in your heart. Und auch der something Herr, that, no, go to James, please. Und auch der Herr könnte James dich prüfen mit dieser Sache, die so sehr dein Herz besetzt, weil seine Prüfung nicht zu deiner Zerstörung dienen soll, sondern die Prüfung ist dafür da, damit er sehen kann, ob er wirklich immer noch den ersten Platz in deinem Herzen hat oder ob die Sache, nach der du trachtest, seine Stelle schon übernommen hat. Et même Dieu, il peut te tenter aussi, mais ne te tente pas pour que tu tombes, pour que tu sois éloigné de lui, mais pour voir s'il a toujours un espace dans ton cœur. Praise the Lord. On va lire Jacques 1. James 1, verse 14 and 15. We'll see what is there. Wir lesen Jakobus 1, vers 14 und 15. Amen. Jacques 1, verset 14 et 15. He said, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Verse 15. Then when the lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Let's look at verse 13. Amen. Schauen uns verse 13 auch an. On va lire verse 13. He said, let no man say when he is tempted, I'm tempted of God. For God cannot be tempted with evil. He did not say God cannot tempt you. He said, God cannot tempt you with evil. Und Vers 13 lässt uns wissen, dass hier steht nicht, dass Gott nicht versuchen kann und Gott nicht prüfen kann, sondern hier steht, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Das heißt, seine Versuchung wird dich niemals zum Bösen verleiten. Verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, personne. Donc ça montre que ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas tenter, mais ce verset dit que Dieu ne peut pas te tenter avec le mal. Amen. It's not what religion calls tempt. Amen. You know, they believe that the Lord made them to have those problems to tempt them. It's not the Lord that brings problem to you. He does not bring problem to you. But if your focus is so much on something, and he can say that, where are you? Are you? Do you still belong to me? Is it about me or about what? the dream, or whatever I have, I want you to become. He wants us to become who he wants us to become, but not without him. Und es geht nicht darum, das, was die Religion als Versuchung bezeichnet, weil die Religion würde beispielsweise sagen, ja, diese Familie wurde jetzt mit Krankheit vom Gott versucht, damit der Herr prüfen kann, ob die wirklich an ihm festhalten, und deswegen hat der Herr ihnen die Krankheit gegeben. Aber das ist falsch, denn der Herr gibt nichts, was böse ist, und gibt auch keine Krankheiten, sondern seine Versuchung dient zur Errettung, nicht zur Zerstörung. Und wenn er dich versucht als Kind Gottes, dann liegt es daran, dass er schauen möchte, ob die Sache, an der du so krass festhält, oder die Sache, die du so krass anstrebst, ob diese Sache immer noch größer ist als der Herr, oder ob der Herr immer noch der Größte ist in deinem Leben. Denn er möchte, dass wir perfekt sind, genauso wie er perfekt ist. Et quand on parle de la tentation, on ne parle pas sur la tentation, oui, on ne parle pas sur la tentation selon la définition des gens religieux, parce que pour eux c'est oui, Dieu cause une maladie pour voir si tu es vraiment fidèle ou pas. Non, ça c'est pas notre Dieu, parce que le fait pourquoi il t'éprouve, on peut dire même t'éprouve, c'est pour voir s'il a toujours une espace dans ton corps, si lui il est tout pour toi, ou si tes rêves sont tout pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. He said, let's read it again, verse 13. Wir lesen nochmal Vers 13. On va lire verset 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Mm-hmm. Amen. Amen. His desire is not to tempt you. Mm-hmm. He's not after tempting you. But mm-hmm. he wants to know. Mm-hmm. If you still belong to him, mm-hmm. if he's even still have place in your heart, if he is still number one in your life. Denn Gott kann nicht versucht werden zu lösen. He wants to trust you. Just like he wants you to trust him. He also wants to trust you. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden. Das zeigt uns, dass Gott überhaupt gar nicht hinter dieser Versuchung her ist. Er schaut nicht und lauert nicht darauf, okay, auf welche Art und Weise könnte ich sie versuchen. Aber er möchte gerne wissen und Gewissheit haben, dass dein Herz wirklich immer noch bei ihm ist. Und deswegen wird er dich prüfen, um zu sehen, ob dein Herz auch immer noch bei ihm ist. Denn er möchte dir vertrauen können. Dann Verset 13, là encore écrit, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente Il ne tente lui-même personne. Donc ça montre que pour Dieu, il ne s'agit pas de la tentation comme telle. Pour lui, la tentation n'est pas, oui, une joie de voir que tu souffres, non. Mais il veut voir si pour toi, Jésus-Christ est tout, si lui, il est la priorité dans ta vie. Et c'est ça pourquoi... Amen. C'est ça pourquoi il va permettre certaines situations pour que toi, tu deviens... comme lui, parce qu'il veut aussi te faire confiance, comme toi, comme il veut aussi que tu le fasses confiance. Donc Dieu veut que tu le fasses confiance, mais que lui aussi te fasse confiance. Amen. You know, the Pharisees, they were always looking for Jesus to tempt him, to steal, kill and destroy him. Amen. Die Pharisäer haben beispielsweise immer nach Jesus gesucht, um ihn zu versuchen, um ihn zu zerstören und ihn zu töten. Et les pharisiens ont toujours cherché de tenter Jésus-Christ pour lui détruire. Verse 14, please. Verse 14. He said, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. What you love so much that you can never let it go will become a problem for you, between you and Christ. Und Vers 14 zeigt uns, dass das, woran du so krass festhältst, das, was du nicht loslassen kannst, wird irgendwann mal so zu einem so großen Problem für dich, dass du, dass es sich zwischen dich und Christus stellen wird. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, donc par ses propres désirs. Et le problème sont tes désirs. Tes désirs deviennent tellement grands pour toi que ça devient un problème entre toi et le Christ. Verse 15 said, it is a matter of time. That very thing that you refuse to let go will lead to death. Vers 15, lässt uns wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese Sache, an der du so krass festhältst und die du nicht loslassen kannst, bis sie irgendwann mal den Tod sozusagen gebärt und dich ins Verderben stürzen wird. Et dans verset 15, on peut voir comment cette chose que tu aimes vraiment beaucoup, que tu ne peux pas laisser derrière toi, ça, c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu as produit la mort. Remember Hebrew 11, verse 15. Erinnert euch an Hebräer 11, Vers 15. Rappelez-vous à Hébreu 11, verset 15. It said Abraham's mind was not full of the past. Dort steht, dass Abraham. If not, he could have been tempted. Amen. Da steht, dass Abrahams Gedanken nicht voll von seiner Vergangenheit waren. Denn wenn sie das gewesen wären, dann hätte auch er versucht werden können. Donc verset 15 nous dit que les pensées d'Abraham n'étaient pas remplies du passé, sinon il allait être tenté de retourner au passé. What is your mind full of? Wovon? Is it, I'm coming, Charles. Is it of the past, the present or the future? Wovon sind deine Gedanken so voll? Geht es bei dir um die Vergangenheit? Beschäftigt dich deine Gegenwart oder bekümmert dich deine Zukunft? Et demande-toi, de quoi sont tes pensées remplies? Est-ce qu'il s'agit du passé, du présent ou bien de l'avenir pour toi? Praise the Lord. Amen. Amen. If your mind is full of anything outside Christ, it will open the door for Satan to come in and do his job. Wenn deine Gedanken voll sind mit allem anderen außer Christus, dann werden diese anderen Sachen die Tür für den Satan öffnen, um von dir zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Et si tes pensées sont remplies avec des choses qui sont en dehors du Christ, là tu ouvres la porte pour le diable pour qu'il puisse te détruire et même voler de toi. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 26, verse 3. He said, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. Jesaja 26, Vers 3. Mind that is full of Christ can never be tempted. Einen perfekten Frieden bewahrst du dem, der auf dich schaut. Und einen Gedanken, die voll sind von Sorgen, kann niemals Frieden haben. Steht das? Jesaja 26, 3. Jesaja 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc ça montre que tes désirs ne peuvent pas te tenter parce que ta paix est en lui. Praise the Lord. Alleluia. Because you trust him, because it's all about him. Don't trust him, it is all about him. Amen. It's not about whatever is outside, but about Christ. Amen. Und du kannst nur Frieden haben, weil du ihm vertraust, weil dein Fokus komplett auf ihn ist. Ihm zu vertrauen bedeutet gleichzeitig auch, dass dein Fokus komplett bei ihm ist, bei Christus allein ist. Et tu as la paix parce que tu te confies en lui, tu lui fais confiance. Et c'est seulement comme ça, comment tu peux avoir la paix. Tu peux seulement avoir la paix quand tu te fais confiance à Dieu. If your mind is full of, I want to have it, I want to have it. You will never have peace. If you have peace, it's for some time. That I want to have it will come again. To always be there. Your mind should be full of Christ, that you already have. Wenn deine Gedanken so voll sind von ich möchte das erreichen, ich möchte das gerne werden und all diese Gedanken in dir drin sind, dann wirst du niemals Frieden haben. Du wirst vielleicht Frieden für eine gewisse Zeit haben, aber du wirst niemals den vollkommenen Frieden haben. Nur wenn deine Gedanken voll sind von Christus, wirst du vollkommenen Frieden haben. Et si tu penses toujours, oh, je vais passer, je vais avoir cette chose, je vais avancer, là tu vas jamais avoir la paix du Christ, tu vas jamais faire confiance à Dieu. Mais si tes pensées sont toujours remplies de Jésus-Christ, que pour toi il s'agit seulement de Jésus-Christ, c'est là où tu auras la paix. Satan tempts you to destroy you. Der Satan prüft dich, um dich zu zerstören. Versucht dich, danke, das war das Wort. Versucht dich, um dich zu zerstören. Le diable, il te tente pour te détruire. But the Lord never tempts anyone to destroy him. Aber der Herr versucht niemanden, um ihn zu zerstören. Mais Dieu ne tente jamais quelqu'un pour lui détruire. Remember Genesis 22. Did not tempt Abraham to destroy him. Erinnert euch an 1. Mose 22. Der Herr hat Abraham nicht versucht, um ihn zu zerstören. Rappelez-vous à Genèse 22. Abraham, Dieu n'a pas tenté Abraham pour lui détruire. They always want to know if you love him. Aber er möchte wissen, ob du ihn wahrhaftig liebst. Mais il veut savoir si tu l'aimes vraiment. Go to that place again. Genesis 22. Avec tout ton cœur. Wir gehen nochmal zu 1. Mose 22. On va lire encore Genèse 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, there's a place I'm supposed to go here. Let's read from verse 15 of Genesis 22. Mm-hmm. Ab Vers 15. Genèse 22, verset 15. Praise the Lord. Amen. We go from verse 12. Verse 12, please. 1. Mose 22, ab Vers 12. On va lire à partir de verset 12. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. Amen. And now know that thou fearest God. Say thou hast not withheld your son, your only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mouth of the Lord, it shall be seen. Verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, and said, by myself have I sworn, said the Lord, for before that, because thou hast done this thing, and hast not withheld your son, your only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemy. And in thy seed shall all nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Ooh, praise the Lord. Yeah. Obeying the voice of the Lord. If you love him, you will obey his voice. Wenn du den Herr wahrhaftig liebst, wirst du seiner Stimme gehorchen. Amen. Si tu aimes Dieu avec tout ton cœur, tu vas obéir à sa voix. The Lord never tempt anyone with evil. Der Herr versucht niemanden zum Bösen. Dieu ne tente pas il ne tente personne avec le mal. It means he never tempt us to destroy us. Und das bedeutet, dass der Herr uns niemals versucht, uns zu zerstören. Ça montre qu'il ne tente pas pour nous détruire. He wants to know if we still love him. Aber er möchte wissen, ob wir ihn immer noch wahrhaftig lieben. Mais il veut savoir si on l'aime avec tout nos cœurs. To know if our heart still belong to him. Er möchte wissen, ob unsere Herzen immer noch ihm gehören. Il veut savoir si nos cœurs appartiennent toujours à lui. Everything here on earth, they are coming from heaven. Alles hier auf der Erde kommt vom Himmel. Et tout qui est ici sur terre, ça vient de Dieu. But what man have here, they are all counterfeit. They are fake and they are evil. Aber all das, was der Mensch hier auf Erden hat, ist nur eine falsche Kopie und es ist falsch und es ist bösartig hier auf Erden. Et tout ce que l'homme a ici sur terre, c'est comme une photocopie, c'est falsifié, c'est pas véritable. Amen. Amen. Christ still have his own everything here. Christus hat immer noch sein eigenes Eigentum. Et Jésus-Christ a toujours ses propres biens ici sur terre. He still hates. Denn er hasst nach wie vor. Il déteste aussi toujours ses langues. He still calls things evil. Le royaume de Dieu. Und er nennt nach wie vor Dinge bösartig, wenn sie bösartig sind. Et il appelle des choses aussi mauvaises s'ils sont mauvais. You know, people of the world, they hate things. The Lord also hates. He hates things. Amen. He calls things evil. He, you know, Satan tempt. He still also tempt. Amen. Denn die Menschheit nennt Sachen bösartig und auch er nennt Dinge bösartig. Und Satan versucht die Leute und auch der Herr versucht auf seine Art und Weise. Donc, le monde appelle les choses aussi mauvais, mais Dieu aussi a des choses qu'il concerne comme mauvais. Le diable, il tente, mais aussi Dieu, il tente, mais selon sa propre manière. You know all these words, hate, evil, death, jealousy, tempt. You know, they sound negative according to the world system. Amen. Hate, evil, death, jealousy, tempt. You know, devourer, destroyer, fire, earthquake, and many others. But the Lord still has his own. Und all diese Worte wie böse, Tod, Versuchung, Leid, Hass, all diese Dinge, die klingen auf den ersten Blick erstmal sehr negativ, aber der Herr hat ebenfalls diese Sachen auf seine Art und Weise. Et les mots comme par exemple la haine, la destruction, le feu, le tremblement de terre, la jalousie, ce sont des mots qui s'attendent d'abord négatifs, mais Dieu a aussi ses propres définitions. Praise the Lord. Alleluia. The Lord can give you things and tempt you with the same thing. Denn der Herr kann dich mit gewissen Sachen segnen, aber kann dich auch gleichzeitig mit dieser Sache prüfen. Dieu peut te bénir avec une chose, mais il peut aussi te tenter avec cette chose qu'il t'a donnée. Amen. Amen. He gave Abraham son, and he tempted Abraham with that son. Er hat Abraham mit einem Sohn gesegnet, hat aber auch Abraham geprüft mit demselbigen Sohn. Et Dieu a donné Abraham un fils, mais il a aussi utilisé ce fils comme tentation. He can give you a job or whatever, but you know, if it is getting to a place where he can even see that you are loving that child or loving that very thing more than him, he will react. And you think that it's even Satan. Und er kann dir ein Haus geben, diesen Job geben. Er kann dir einen Mann geben, eine Frau geben. He can give you a house. He can give you anything. Er kann dir alles geben. Whatever. Alles, was dein Herz begehrt. Er kann diese Sachen dir alles geben. Aber wenn diese Sache so krass dein Herz besetzt, dann kann der Herr auch diese Sache nutzen, um dich damit prüfen. Et Dieu, il peut te donner une maison, de l'argent, une voiture, un mari, mais s'il voit que tu aimes cette chose plus que Dieu, là il va utiliser cette chose pour te tenter, pour voir si où ton cœur est. Praise the Lord. Où ton cœur se trouve. Amen. Amen. You know, because, you know, I don't even like the word tempt. I don't like it at all. Amen. You know, if you don't like the word tempt because of religious people, it is better we use the word try. Or even test. You test them. You try them. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Ich persönlich mag das Wort Versuchung nicht so. Und es gibt Leute, die dieses Wort Versuchung aufgrund der religiösen Vorgeschichte oder den religiösen Hintergrund, aus dem sie kommen, das ebenfalls nicht mögen. Und wenn ihr das Wort Versuchung nicht so gefällt, dann können wir gerne auch das Wort Prüfung oder prüfen. Et moi, par exemple, je n'aime pas utiliser le mot tenter ou bien le verbe tenter parce que à cause de la religion, c'est ça pourquoi on peut même dire que Dieu éprouve ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, Christ can give you or tell you to do something, and also tell you to stop it or stop them. He can even become go through that very thing to let me say try you, tempt you, or prove you. Amen. We just talked about Abraham and Isaac. Amen. Mm-hmm. He gave Isaac to Abraham. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I hope you understand. Mm-hmm. That the Lord tell you to do something does not mean you are after that very thing and reject him. Und der Herr kann dich also mit diesen ganzen Sachen segnen, die du gerne hättest. Er kann dich mit all diesen Dingen segnen, aber er kann diese Dinge auch nutzen, um dich zu prüfen. Und das sehen wir auch im Leben von Abraham, dass der Herr Abraham gesegnet hat mit Isaak, aber Isaak auch genutzt hat, um Abraham zu prüfen. Und das bedeutet auch, dass nur weil der Herr dich mit diesen Dingen oder diesen Menschen segnet, heißt das nicht, dass du den Herrn dafür an letzter Stelle setzen sollst. Et Dieu peut te dire de faire quelque chose, de commencer avec quelque chose, mais s'il voit que tu aimes cette chose plus que lui, il peut te dire d'arrêter avec cette chose, mais de lui donner cette chose, la même chose comme il a fait aussi, il a agi aussi avec, avec Abraham. Abraham avait un fils qui a été donné par Dieu, mais après Dieu a éprouvé Abraham en disant, donne-moi ton fils, pour voir où le cœur d'Abraham se trouve. Praise the Lord. Amen. You know, the Lord can give you a house. And that house, because of that house, you reject the Lord. Mm-hmm. He can give you children. You know, we gave people children here. And those children took them out of the ministry, mm-hmm. out of Christ. Mm-hmm. Amen. He can give you, you know, give, you know, look at the children of Israel, the first church. The favor of the Lord. Gold, silver. They gave it to them when they were living in Egypt through the favor of the Lord. And those very things became their God in the wilderness. We can see how his goodness. He always made good all the time. But how do we pay him? How do we pay him back? Amen. That you now have a house and that house become your God. It's so evil before him. Und der Herr kann dich beispielsweise mit einem Haus segnen, aber dieses Haus kann, wenn du deinen Fokus nicht auf Christus hat, dazu führen, dass du dich dann von Christus distanziert oder auch mit Kindern segnen. Wir haben es auch hier in dieser Gemeinde gesehen, dass Leute mit Kindern gesegnet wurden und diese Kinder am Ende dazu geführt hat, dass die Menschen Christus verlassen haben. Und er kann dir all diese Sachen geben, aber diese Sachen sollten nicht dazu führen, dass du am Ende des Tages dann Christus wieder sagst und Christus verlässt für diese Dinge. Und das zeigt uns einfach, wie der Mensch auch einfach mit den Segen vom Herrn umgeht, dass die Sachen die Stelle vom Herrn annehmen, anstatt dass der Herr immer noch an erster Stelle steht. Et Dieu, il peut te donner par exemple une maison ou bien même des enfants, mais ces enfants te causent même à quitter Jésus-Christ parce que tu aimes ces enfants plus que Jésus-Christ. Et c'est ça pourquoi tu dois savoir que seulement parce que Jésus-Christ t'a béni avec quelque chose, ça ne signifie pas qu'à la fin, ça ne va pas être une chose qui est même maintenant entre toi et ta relation avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord knew that Abraham loved Isaac. He was watching him. It's the same, he watches us today. And see what we love. He's a jealous God, remember that. He hates rival. Und der Herr war im Fall von Abraham bewusst, wie sehr Abraham seinen Sohn Isaak geliebt hat. Und der Herr sieht auch dich und beobachtet dich und sieht, wie sehr du die Sache liebst, die du liebst. Und er sieht das und beobachtet das, aber er möchte keine Konkurrenz haben, wenn es darum geht, wer den Platz in deinem Herzen einnimmt. Et Dieu, il était conscient de l'amour d'Abraham pour son fils Isaac, comme il est aussi conscient de l'amour de toi pour des autres choses. C'est ça pourquoi, oui, il déteste des rivales parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen. You know, if you are so proud because of your house, because of your husband, because of your children, because of your beauty, you know, those things are supposed to be Christ because you now depend on that they are no longer Christ. You belong to a church, a living church. Wenn du beispielsweise, somebody's getting it. Wenn du beispielsweise anfängst, stolz zu werden, und zwar stolz aufgrund deiner Kinder, stolz aufgrund deiner Familie, die du hast, stolz aufgrund deines Hauses, stolz aufgrund der Errungenschaften, die du hast, aufgrund der Position, wo du dich gerade befindest. Wenn du stolz bist auf all diese irdischen Sachen, dann bist du nur noch stolz auf diese physischen, diese irdischen Sachen, aber dein Stolz basiert nicht mehr auf Christus. Du rühmst dich nicht mehr um Christus willen, sondern du rühmst dich wegen dieser ganzen Sachen. Und das kann dir auch passieren, selbst wenn du in eine Gemeinde gehst. Dieser Stolz, der dann auf diese Sachen basiert, ist dann nicht mehr von Christus. Et oui, peut-être tu es fière à cause de ta maison, de ta beauté, de tes enfants et tout ce que tu as reçu dans la vie. Et ces choses-là sont peut-être même données par Dieu, mais le problème est que ta fierté est plus basée sur Jésus-Christ, mais c'est basé sur tes enfants, sur ta maison. Et c'est ça ce que Jésus-Christ déteste. Et puis c'est le cas de beaucoup des enfants de Dieu, parce que même s'ils appartiennent à une église vivante. Amen. Look, go there again. But now, let me finish what we have here. If you know, the Lord gave Isaac to Abraham, and he tempted him with him. Mm-hmm. Are you getting it? Der Herr hat dem Abraham den Isaac gegeben, und der Herr hat den Abraham mit Isaac geprüft. Donc l'Éternel a donné Abraham, a donné Isaac à Abraham, mais il a aussi utilisé Isaac pour éprouver Abraham. Satan tempts, and the Lord also tempts, through our desire, what we love. Der Satan versucht, aber auch der Herr versucht, durch unsere Wünsche, durch die Dinge, die wir so sehr lieben. Le diable, il nous tente, et même Dieu nous tente aussi, mais c'est à travers nos désirs. In Christ's kingdom, everything is Christ. Im Königreich von Christus ist alles Christus. Au royaume des cieux, tout est le Christ. Including your desire. Und das beinhaltet auch deine Wünsche. Et même tes désirs. Amen. But if you pursue your desire and not Christ, that your desire is no longer Christ, but evil before him. Aber wenn du mehr hinter deinen Wünschen her bist als hinter Christus, dann sind diese Wünsche nicht mehr Christus. Und das sieht der Herr als bösartig an. Mais si tu poursuis tes désirs plus que tu poursuis Jésus-Christ, c'est là où tes désirs deviennent mauvais aux yeux de Dieu, parce que pour toi, il ne s'agit plus de Jésus-Christ, mais de tes rêves, de tes désirs. Let me use school for example, as an example. The Lord may say study whatsoever. But if you now are after to make it, to pass, if that is your desire, you know, that desire is supposed to be Christ. But once you now make it, what, you know, your desire is now about it, about that very thing, to have it. It's no longer Christ. That desire is no longer Christ. It is now death to you. Ich nehme die Bildung als Beispiel. Der Herr kann dir beispielsweise sagen, dass du studieren sollst oder eine Ausbildung machen sollst. Aber wenn dein Fokus so sehr darauf basiert, dass du es unbedingt schaffen möchtest, dass du unbedingt bestehen möchtest, dass du unbedingt weiterkommen möchtest, dann ist dieser Wunsch nicht mehr Christus, weil dein Wunsch als Kind Gottes sollte Christus selbst sein. Aber wenn es dir darum geht, zu bestehen, weiterzukommen, wirklich dieses Diplom oder diesen Abschluss in der Hand zu haben, wenn es dir nur noch darum geht und du deinen Fokus so sehr darauf hast, dann ist dein Wunsch nicht mehr Christus selbst, sondern dann ist dein Wunsch diese Sache. Und das ist bösartig vor den Augen des Herrn. Oui, je peux donner même l'éducation comme exemple. Dieu peut te dire, tu dois étudier quelque chose, mais le problème est que si tu commences à poursuivre ton éducation plus que Jésus-Christ, tu penses toujours à, oui, à passer, d'avoir la victoire dans cette éducation. C'est là où ça devient un rival aux yeux de Dieu, et puis il peut te dire, oui, d'arrêter avec ça, parce que c'est mauvais, ça devient comme, ça devient un rival pour Dieu. Und dieser Wunsch, den du dann hast, wird als Resultat dann nur noch den Tod bringen und nicht mehr diesen Segen, den Christus eigentlich geplant hatte. Et cet désir qui a été d'abord qui venait de Dieu, ça va maintenant produire la mort au lieu que ça produit la bénédiction de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He may tell you to do anything, whatever. You know, things can come from him. Amen. Again. If you are now after to pass, to make it, until you pass, you have not made it. Amen. It means you are, you know, if you did not pass, if it's so heavy in your heart, that desire is no longer Christ is now evil. It become evil to him. Wenn es dir also nur noch darum geht, dass du diese Sache schaffen musst und bestehen musst und diese Sache unbedingt erlangen möchtest, dann ist diese Sache nicht mehr Christus, weil dein Fokus einfach zu sehr auf diese Sache ist, anstatt auf Christus selbst, der eigentlich dein Wunsch sein sollte. Und wenn dein Wunsch nur noch darauf besteht, dass du diese Sache unbedingt haben möchtest und erreichen möchtest, dann ist es bösartig vor den Augen des Herrn und er sieht es als bösartig an. Et si tes désirs sont maintenant concentrés sur que tu veux passer, que tu veux avoir cette victoire, que tu es personne sans cette éducation, sans cette victoire, c'est là où ce désir est plus de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, we are planning to travel. And the Lord have his own desire for us. Mm-hmm. And you know, we don't want the desire without him. Mm-hmm. It is what he have for us that we are after. Mm-hmm. Are you getting it? We are after him and not after things. Mm-hmm. If he does not want it, we reject it in Jesus' name. Amen. Und aktuell bereiten wir uns gerade für die Reise vor, die hier bei uns bevorsteht. Und wir gehen in diese Reise sozusagen mit dem Gedankengut hin, dass wir einfach das wollen, was Christus für uns will. Wir gehen nicht in diese Reise hinein mit unseren eigenen Wünschen, mit unseren eigenen Plänen, sondern wir wollen das, was der Herr von uns möchte. Und all das, was der Herr nicht von uns möchte, was er nicht für uns geplant hat, das verweigern wir aus dieser Reise. Und in quelques semaines, on va voyager au Nigeria. Mais pour nous, il s'agit seulement des désirs de Jésus-Christ et pas de nos propres désirs. Donc tout ce que Dieu ne veut pas pour nous, on le rejette aussi au nom de Jésus-Christ. Remember, we read Genesis, Amen 27. You know, you can see that the Lord was watching Abraham. He knew that Abraham loved Isaac so much. And there was something, and Daniel brought something. So also, you know, I watch you children so much. And you know what? Anytime, sometimes you are doing things, the Lord will point me. He will point me. He will direct me to that very thing and say, "You see something there? Speak it. Preach about it. Give me message through you, through what you are doing." So if you see yourself, if you praise the Lord. In 1. Mose 22 haben wir gesehen, dass der Herr Abraham beobachtet hat und dass der Herr auch gesehen hat, wie sehr Abraham den Isaak geliebt hat. Und genauso beobachte ich euch hier in dieser Gemeinde und sehe das, was ihr liebt, durch die Art und Weise, wie ihr euch verhält, die Sachen, die ihr sagt. Und oftmals ist es so, dass der Herr mich dann zu gewissen Dingen dann hinweist und mich darauf aufmerksam macht und dann sagt, hey, hast du das gehört von deinem Sohn? Hast du das gehört von deiner Tochter? Sprich darüber. Sprich in der Botschaft darüber. Und genauso beobachtet auch der Herr euch und sieht euch, so wie ich euch beobachte und sehe, was ihr liebt und was ihr mögt. La façon comme Dieu a observé Abraham, c'est la façon comment aussi je vous observe. Donc, je vous observe. Donc, je sais... oui, je vous connais à travers vos comportements, les choses que vous disiez. C'est à travers vos comportements que Jésus-Christ me révèle le message que je dois prêcher à l'Église. Praise the Lord. À travers même vos paroles, Dieu me montre. Ah, tu as vu ce qu'elle a dit, tu as vu ce qu'elle a fait. So if you see yourself doing things in the kitchen and you are not hearing it in the church, don't be surprised. Wenn du also, because he just tell me, you see something there. You have to speak concerning it. Because the children, my children, need correction. Wenn ihr also in der Küche seid und über ein gewisses Thema redet oder lautstark euch über etwas austauscht und es dann in dem nächsten Gottesdienst dann in der Botschaft auftaucht, dann sollte euch das nicht wundern, weil der Herr uns belehren möchte und korrigieren möchte in Bezug auf dessen, was wir gesagt haben oder wie wir uns geäußert haben. Et c'est ça pourquoi si par exemple tu fais quelque chose à la cuisine et à la fin au message je prêche sur quelque chose que tu as fait à la cuisine, je mentionne la cuisine, ne sois pas surpris parce que Dieu me dit de vous corriger parce que vous êtes ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us love what he loves and hate what he hates. Bitte lasst uns das lieben, was er liebt, und hassen, was er hasst. Amen. On doit aimer ce qu'il aime, puis détester ce qu'il déteste. Let us be after him and not after whatever. He will tell us or reveal to us to do. Amen.